Erst da habe ich gesagt, ja, dann muss ich jetzt mein Zeugnis ablegen. Jetzt heißt es aber, den Kindern zeigen, dass es doch geht. Dann haben wir bei der Notstandssätze, das war wohl jung, da hatte ich also einen Politikarbeitskreis, haben die Kinder gesagt, ja, Herr Güte, was ist mit Notstand? Wissen Sie da was drüber? Bin ich rumgegangen, kein Lehrer wusste was, ich habe wenigstens ein bisschen Zeitung gelesen, dann haben wir ein Flugblatt eingeschrieben, wir wissen nichts drüber. Das ist doch keine Demokratie, wenn sowas Wichtiges macht, dann wir wissen nichts drüber. Andere fahren nach Bonn, wie nicht. Und das war aber ein schöner Effekt, so ein wunderbares Flugblatt-Effekt, habe ich noch nie gehabt. Derzeit, wo ich damals war, das ist eine kleine Stadt hinter Würzburg, ist seit dem Jahrtausend bei der Klostergründung nie ein Flugblatt entstanden. Und so wirklich idiotisch es war, hat es einfach eine wahnsinnige Wirkung gehabt. Also das würde ich sagen bei der Meinhof auch, dass sie tatsächlich nur über den Widerspruch im Gedanken, das heißt, dass der ganze Laden wirklich so denkfeindlich und erschütternd, denkabwehrend war, wie nur was. Ich habe meine Kinder gesagt, schau, ja, logischer Gedanke, aber ich war ja einer und das Fernsehen und Zeitungen und alle haben meinen wunderbaren Gedanke immer kaputt gemacht, denn was kann einer in einer Stunde, 23 Stunden lang, leider Gottes der größte Blödsinn. Zum Beispiel Springer, Anti-Springer-Kampagne, damit höre ich auf. Da war ein hochmoralischer Lehrer in Heidelberg, der etwa 6 Gläser aus der Schule werfen wollte, weil er bei ihnen etwas entdeckt hat, was man damals für Porno liebt. Das wird heute von der katholischen Kirche als Schleusbildchen versteckt, nehme ich an. Und dieser Hochmoralist, der gefragt hat, was haben wir für Schulden, dass die Kinder sowas machen? Und ein Schweinehund von Lehrer hat gesagt, das haben wir doch alle gern geguckt, wenn man jung war. Und alle anderen, wir nicht! Und dann wurde im geschlossenen Umschlag wurde diese solchen Bilder über den Lehrertisch weitergereicht. Ich muss gestehen, ich habe es weggeschoben, ich habe gar nicht reingeguckt, sodass ich heute noch nicht weiß, was das Buch war, solche war. Und dieser Lehrer ist aber einer der ersten gewesen, der mein Esslingenfahrer ist, war über 50 Oberstudiendirektor, um den Springer-Konzern zu bekämpfen. Der Arsch, wie ich gesagt habe, das ist die Quelle vom schlechten Denken und von den Sauereien, die das schon damals abgedeckt waren. Also das soll nur zeigen, dass es tatsächlich diese Verschiebungen gab, dass man furchtbar lang gebraucht hat, bis man erkannt hat, dass man nicht mit dem König Peter in Lyons und Lena von Büchner rumrennen muss und sie denken nicht, sie denken nicht. Das ist mir wirklich erst ganz mühsam klar geworden, dass das einfach nicht reicht. Und damit war natürlich klar, dass man abgeschnitten war von den wirklichen Arbeitererfahrungen. Dass es etwa 50 und 52 riesige Streiks gegeben hat, wegen Betriebsratssätze und Mitbestimmung. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, obwohl ich an der, sozusagen an der Quelle saß, weil mein Papa aufgefordert wurde, diese Leute doch wegen Regierungsnötigung gleich mal einzusperren. Oder 56, der lange Streik in Schleswig-Holstein wegen Lohnfortzahlung und Krankenfall. Das ist an uns völlig vorbeigegangen. Das hat mich persönlich in der Zeit nicht berührt, sondern ich wollte es denken durchsetzen. Also ich war nachher vollkommen überrascht, was in meiner Lebenszeit passiert ist, was mich nicht interessierte. Die Gegenspiegelstörung, das war wirklich eine Ohrfeige für die Demokratie. Und sonst, oder die Riemek ist ja eine ganz heilige Frau gewesen und der haben sie die Lehrerlaubnis, die Prüfungserlaubnis entzogen in irgendeiner Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen, weil sie angeblich Ostkontakt gehabt hätte. Das hat mich furchtbar aufgeregt. Diese Mensch selber, die hatte ich noch kennengelernt bei der Gründung von der Aktion Demokratischer Fortschritt, war so eine Hüllenorganisation für die DKP. Und da stand sie klein, dünn und grauhaarig und hat zitternd die Faust gehoben und nicht etwa international, sondern es gibt nichts Gutes, es sei denn ein guter Wille, wie Kant sagt. Also mit Kant und Kommunismus, das war dann schon im Jahr 69. Hat sich jedenfalls diese Richtung, der ich mich schuldig selber zurechnen muss, ganz mühsam vorgepackert bis zu der Erkenntnis, hinterm Denken muss es doch noch was geben. Also es muss materielle Dinge geben, die verändert werden müssen, sonst kann sich das Denken nicht ändern. Das ist ein interessanter Hinweis auf diese Verklammerungsversuche. Ja. Von weitgehend auch aus dem Bildungsbürgerischen, sagen wir mal pauschal, kommen die Leute wie der Meinhof auch. Hochmoralisch aufgeladen, ja, ja. Die an die Ideale der Demokratie genau. Glaubten und die auch verwirklicht sehen wollten. Und dann ist eine Sensibilität, gerade die Meinung hat da wirklich sehr viel geleistet, offenbar in dieser konkret die halt praktisch über das Niveau erstmal. Und wie sie über den Bartsch-Prozess, das war so ein Kindermörder, so ein, das war so der Skandal, wo das Jahrhundertprozess bezeichnet. Jürgen Bartsch hat das noch.